Rätsel noch Schalke, bleib mal treu. Du schenke keine Futter in der Nähe im Stadion scheu. Nix da! Charlie Neumann zappelt, die Plotze zieht dann schwer. Wenn sie im Kasten rappelt, gibt's kein Halten mehr. Seht die Schüssel brodeln, Laola Schalke hart. An jeder Fahne wedelt, die Mannschaft ist in Fahrt. Ich sag, na,